Eine zentrale Veranstaltung zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation fand am 5. Juni im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Daran nahmen die Kader der Partei und des Staates, Choi Ryong-hae, Yang Hyung-sop und Kim Soo-gil, die Delegierten der Kinderorganisation aus allen Landesteilen, die Mitarbeiter für die Leitung der Schulkinder, die Funktionäre der zuständigen Bereiche, der Massenorganisationen und des Jugendverbandes teil. Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, verlas ein Glückwunschschreiben des Sitka der Partei an die Organisationen und Mitglieder der koreanischen Kinderorganisation. Im Schreiben hieß es wie folgt: Die 70 Jahre des Bestehens der koreanischen Kinderorganisation sind die revolutionäre Geschichte, in der die großen Generalismus Kim Il-sung und Kim Jong-il mit der erhabenen Liebe zu den kommenden Generationen und durch ihre weise Führung eine glänzende Blütezeit des Aufbaus der revolutionären Kinderorganisation und der Kinderbewegung eingeleitet haben und die rühmenswerte Chronik eines Kinderverbandes, in der sich die Mitglieder der Kinderorganisation zu zuverlässigen Nachfolgern für die Zukunft Koreas und für den Jugendverband entwickelt haben. In den vergangenen 70 Jahren seit ihrer Gründung hat die koreanische Kinderorganisation das Vorbild des Aufbaus der revolutionären Kinderorganisation und der Kinderbewegung ins Leben gerufen, ihre Mitglieder zu starken Nachfolgern für das Korea erzogen und dabei ihre ehrenvolle Mission und Aufgabe richtig erfüllt. Die Mitglieder der Kinderorganisation als Pfeiler für die Zukunft des Vaterlandes sind Freude und Stolz der Partei der Arbeit Koreas und des koreanischen Volkes. Die große Formation von 3 Millionen jungen Revolutionären garantiert die helle Zukunft des jugendstarken Landes und entwickelt unser Vaterland siegreich zum mächtigen sozialistischen Staat. Sun Yong-nam, erster Sekretär des Zentralverstandes des Jugendverbandes, verwies in seiner Festrede darauf, dass alle Mitglieder der Kinderorganisation die Generalismus Kim Il-sung und Kim Jong-il als ewige Sonne hoch verehren und ihre Verdienste um die Entwicklung der Kinderbewegung Koreas verfechten und glorifizieren sollten. Sie sollten sich auch zu den jungen Revolutionären entwickeln, die dem Marschall Kim Jong-un für immer treu ergeben seien.